Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Sie hatten Angst. Angst davor, dass Deutschland wieder eine Diktatur droht. Deshalb sind 1968 zigtausende auf die Straße gegangen und haben gegen die Notstandsgesetze protestiert. So klang es auf der ersten Großdemonstration in der Geschichte der Bundesrepublik. Ob aus München, Hamburg oder Berlin, ob mit dem Auto, der Bahn oder mit Bussen. Mehrere 10.000 Demonstranten waren es, die aus allen Himmelsrichtungen zum Sternmarsch nach Bonn strömten. Es war die Angst vor einer Rückkehr der Diktatur, die die überwiegend jungen Demonstranten in die Bundeshauptstadt trieb. Die Angst vor der Abschaffung ihrer Bürgerrechte, Kraft der deutschen Notstandsgesetze. Knapp drei Wochen sollte es von diesem 11. Mai 1968 an noch dauern, bis der Bundestag die bis heute gravierendste Änderung des Grundgesetzes beschloss. Doch was genau trieb in diesem heißen Mai des Jahres 1968 Zehntausende auf die Straßen? Wie konnten rechtliche Regelungen die Gemüter so erhitzen, obwohl sie nur im Ausnahmefall, einem äußeren Angriff oder einer schweren Krise im Land, greifen sollten? Ein Rückblick. Die ersten Initiativen, Ausnahmezustände im Grundgesetz gesetzlich zu regeln, waren 1968 fast 20 Jahre alt. Vorsorge für den Notstandsfall zu treffen, das beschäftigte bereits die ersten politischen Institutionen nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Doch da war die durchaus noch wache Erinnerung an den Artikel 48 der Weimarer Verfassung. Diese verlieh dem Reichspräsidenten im Notfall quasi diktatorische Macht. Eine Sorge, die die Mütter und Väter des Grundgesetzes bewog, dieses Vorhaben zunächst auf Eis zu legen. Konrad Adenauers Innenminister indes trieben die Pläne für eine Notstandsgesetzgebung während der 50er Jahre intern weiter voran. Der Artikel 48 der Weimarer Verfassung ist in den vergangenen Jahren, wie ich glaube, zu Unrecht viel geschmäht worden, sagte der CDU-Innenminister Gerhard Schröder im September 1960 über den Artikel, der Hitler seinerzeit die legale Machtergreifung mit ermöglicht hatte. Und mahnte dann in seiner Bundestagsrede: Die zu schaffenden Bestimmungen müssen ein schnelles und wirksames Handeln in einer Ausnahmesituation ermöglichen. Die Ausnahmesituation ist die Stunde der Exekutive, weil in diesem Augenblick gehandelt werden muss. Die Stunde der Exekutive. Das bedeutete für Schröder seinerzeit einen Bundeskanzler, der bei Gefahr in Verzug sogar ganz allein, auch am Parlament vorbei, den Notstand verhängen kann. Das Recht, seine Meinung frei zu äußern, die Versammlungs- und die Vereinigungsfreiheit, solche Grundrechte sollten im Krisenfall nicht mehr gelten. Besonders dieser Punkt alarmierte zuerst die Gewerkschaften. Früher als andere Kritiker, schon Anfang der 60er Jahre, warnten sie eindringlich vor den Notstandsgesetzen, sagt der Berliner Historiker Peter Brandt. Das hing mit der Befürchtung der Gewerkschaften zusammen, dass man unter Umständen dann in einer Situation des Notstands auch Grundrechte wie das Streikrecht angreifen könnte, einschränken könnte oder Streiks verbieten könnte. Schon zum Ende der Weimarer Republik war das Streikrecht per Notverordnung eingeschränkt worden. De facto blieb der Ausnahmezustand nach Artikel 48 der Weimarer Verfassung bis zum Ende des Dritten Reichs in Kraft. Dass eine Art Notstandsgesetz trotzdem schon früh zum Thema wurde, lag an den Alliierten. Denn nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wollten sie Deutschland die Souveränität zunächst nur unter Vorbehalt zurückgeben. Der Deutschlandvertrag von 1952 räumte den drei westlichen Besatzungsmächten das Recht ein, einer ernstlichen Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu begegnen. Das wäre die Konsequenz gewesen, völlig ohne Notstandsgesetzgebung, dass im Falle des Falles die Alliierten wieder das Heft in die Hand genommen hätten. Nur wenn der Bundestag eigene Regelungen für den Notstandsfall verabschiedete, würden diese alliierten Vorrechte erlöschen und die volle Souveränität Deutschlands wiederhergestellt werden. Eine Voraussetzung, die für die Einführung von Notstandsgesetzen sprach. Jedenfalls nicht nur für die regierende CDU/CSU, sondern auch für die SPD, die in der Opposition war. Sie stellte allerdings für die Zustimmung zu entsprechenden Gesetzen Bedingungen, die sie 1962 in einer 6-Punkte-Erklärung festschrieb. Es müsse zwischen innerem Notstand, drohendem Verteidigungsfall und äußerem Notstand unterschieden werden. Jede Missbrauchsmöglichkeit zur Unterdrückung politischer Gegner müsse ausgeschlossen werden. Auch Eingriffe in die Meinungsfreiheit, gewerkschaftliche Rechte oder Befugnisse des Bundestags, der Länder und des Bundesverfassungsgerichts waren für die SPD ein Tabu. Dass sich die SPD offen für Verhandlungen zeigte, war aber auch taktisch motiviert. Denn die Bereitschaft, die Notstandsgesetze mitzutragen, ebnete unter anderem den Sozialdemokraten den Weg an die Macht. Die für eine Grundgesetzänderung notwendige Zweidrittelmehrheit war für die CDU nur mit der SPD zu haben. Intern war sich die SPD uneins. Die Debatte um die Notstandsgesetze spaltete die Partei. Befürworter und Kritiker, davon viele aus den Gewerkschaften, stritten seit Ende der 1950er Jahre erbittert. Die breitere Öffentlichkeit interessierte diese Diskussionen noch nicht. Selbst unter Studenten sei die Sache noch kaum auf Interesse gestoßen, erinnerte sich der spätere Innenminister und Bundesverfassungsrichter Ernst Benda. In einem Interview im Bayerischen Rundfunk sagte Benda im Jahr 1999: Ich bin ungefähr 5 Jahre lang vor 1968 an ungefähr jeder deutschen Universität gewesen. Da haben wir Vorträge gehalten, zu der letzten Zeit dann als parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, über dieses Thema, die keinen Menschen interessiert haben. Vor kleinsten Kreisen, die eigenen Anhänger, RCDS oder so etwas, und dann ein paar des politischen Gegners. Viele Menschen dürfte es aber auch deswegen nicht interessiert haben, weil sie schlicht nichts davon wussten. Denn so offen, wie es der spätere Minister Ernst Benda andeutete, waren die Debatten über die Notstandsgesetze keineswegs verlaufen. Im Sommer 1966 enthüllte der Stern die sogenannten Schubladengesetze, geheime, auf Geheiß der Alliierten ausgearbeitete Regelungen, wie genau im Notstandsfall zu verfahren sei. Ein Skandal, so die Wochenzeitung Die Zeit. Die geheimen Gesetze schüfen einen Polizeistaat auf Abruf. Intellektuelle, Studierende, Kunstschaffende und Gewerkschafter suchten daraufhin den Schulterschluss. Die Notstandsgesetzgebung, die uns vorliegt, stellt keine demokratische Lösung dar. Sie bedeutet eine Gefahr für unsere demokratische Ordnung, eine Gefahr für die Substanz unserer Verfassung und damit für die Weiterentwicklung unserer Demokratie, warnte der IG Metall-Vorsitzende Otto Brenner bei einer Kundgebung. Die Bedrohung der Freiheit dräute den Gegnern der Notstandsgesetze wie eine dunkle Gewitterwolke am Horizont. Hatten doch Politiker kurze Zeit zuvor beim NATO-Manöver Forlex die Funktionsweise von Notparlament und Notstandsgesetzen im Regierungsbunker geprobt. Mit der Übung sollten unter anderem Bedenken sozialdemokratischer Abgeordneter gegenüber den Notstandsgesetzen ausgeräumt werden, indem man sie in die Verantwortung für den Krisenfall einband. Ein erfolgreicher Schachzug. Als sich wenig später die Regierung aus CDU und FDP im Streit um den Haushalt auflöste, stand die SPD als neuer Koalitionspartner bereit. Diese große Koalition hatte von Anfang an die Überwindung einer Wirtschaftskrise, aber auch die Verabschiedung der Notstandsgesetze zum Ziel. In den Augen ihrer studentischen Gegner setzte sich mit dieser Bunkerkoalition die Entwicklung einer zunehmend autoritär agierenden politischen Klasse fort. Der Historiker Peter Brandt, Sohn von Willy Brandt. Unter dem Bundeskanzler Erhard gab es ansatzweise Überlegungen, müsste man nicht die Demokratie ganz neu konzipieren. Da gab es das Schlagwort der formierten Gesellschaft, nicht? Wo dann auch die Befürchtung war, das ist etwas Antipluralistisches, was jetzt hier konzipiert wird. Also genau die Vorstellung, also es wird sozusagen, es entsteht ein demo-autoritäres System, was zwar plebiszitär abgestützt ist, aber was im Grunde die Substanz der parlamentarischen Demokratie nicht mehr enthält. Tatsächlich verfügte die Große Koalition ab Ende 1966 über eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit. Dieser stand im Bundestag eine marginalisierte Opposition gegenüber, die sich im parlamentarischen Diskurs nur schwer Gehör verschaffen konnte. Dass diese als Übermacht empfundene Mehrheit nun auch noch über eine zusätzliche Machtfülle im Ausnahmefall beriet, weckte bei zahlreichen Bürgern Angst vor der Wiederkehr der Diktatur. Doch nicht nur die Notstandsgesetze stießen den Gegnern der Großen Koalition auf. Es brodelte insgesamt in der deutschen Gesellschaft. Da waren etwa die Berichte vom Vietnamkrieg, Ängste vor der atomaren Aufrüstung und Ärger über die verkrusteten autoritären Strukturen an den Hochschulen, die meist junge Menschen wie den Studienanfänger Peter Brandt auf die Straße brachten. In diese Notstandskampagne mischte sich auch eine allgemeine Anti-Stimmung gegen Bonn gewissermaßen und auch gegen die Große Koalition. Kurt Georg Kiesinger, der Kanzler der Großen Koalition, war sich der aufgeheizten öffentlichen Stimmung durchaus bewusst und ging in seiner ersten Regierungserklärung Ende 1966 darauf ein. In dieser Koalition, meine Damen und Herren, werden keine Macht und Pfründen zwischen Parteien geteilt, keine Missstände vertuscht und die Kräfte des parlamentarischen Lebens nicht durch Absprachen hinter den Kulissen gelähmt werden, wie es hier mit dem Schlagwort Proporzdemokratie unterstellt wird. Die Opposition wird alle parlamentarischen Möglichkeiten haben, ihre Auffassung zur Darstellung und zur Geltung zu bringen. Kiesingers Worte konnten die Wogen kaum glätten. Die APO, die außerparlamentarische Opposition, wuchs. Aufsehenerregende Aktionen des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes an der Uni, Sit-ins, Teach-ins, Lehrveranstaltungen, die zu Protestveranstaltungen umfunktioniert wurden, trieben der APO junge Menschen in Scharen zu. Der Staat reagierte auf die Bewegung mit Gewalt. Eine Demonstration gegen den Besuch des persischen Schahs wurde brutal niedergeknüppelt. Der Student Benno Ohnesorg dabei von einem Polizisten erschossen. Die Fronten verhärteten sich. Hier die Studentenbewegung, nun mit Rudi Dutschke an der Spitze, die unerbittlich gegen den autoritären Staat mit seinen Notstandsgesetzen zu Felde zog. Die Herren an der Spitze bilden sich ein, die Demokraten zu sein. Und haben 20 Jahre in der Bundesrepublik restauriert. Heute stehen wir vor einem Schutthaufen. Dort ein Kanzler Kiesinger, der auf die Anliegen der Protestierenden nur mit Unverständnis und Härte zu reagieren wusste. Keine Notstandsgesetze. Je mehr ich Geschrei dieser Art höre, desto deutlicher wird mir, wie notwendig es ist, in unserem Lande für Ordnung zu sorgen. Ungeachtet der aufgeheizten Stimmung trieb die Große Koalition die Beratung der Notstandsgesetze im Parlament voran. Letztlich wurden 28 Artikel des Grundgesetzes geändert, aufgehoben oder eingefügt. Am wenigsten umstritten war Artikel 35, der Einsatz von Bundeswehr und Bundespolizei bei Naturkatastrophen und besonders schweren Unglücksfällen. Hingegen der in den Artikeln 87 und 91 geregelte Einsatz der Streitkräfte zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes oder zum Schutze von zivilen Objekten und bei der Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter Aufständischer sorgte für heiße Diskussionen. Der Schriftsteller Heinrich Böll hatte vor allem diese Artikel im Blick, als er am 11. Mai 1968 zu mehreren 10.000 Demonstranten im Bonner Hofgarten sprach. Das Gesetz erscheint den meisten Bürgern dieses Staates als eine Art Verkehrsregelung bei Naturkatastrophen. während es in Wahrheit fast alle Vollmachten für eine fast totale Mobilmachung enthält. Ein quasi diktatorisches Durchgriffsrecht, mit dem ein Regierungschef sogar das Militär gegen das eigene Volk in Bewegung setzen könnte, das sollte es nicht geben. Zwar hielt mit dem inneren Notstand die Stunde der Exekutive Einzug ins Grundgesetz, aber es gab deutliche Änderungen. Denn nach der letztlich verabschiedeten Fassung der Gesetze darf die Bundesregierung im Notstandsfall bei weitem nicht so unkontrolliert agieren, wie einst von Innenminister Schröder beabsichtigt. Beim inneren Notstand ist es zuerst einmal Sache der Bundesländer, Gefahren abzuwehren. Schaffen Länder und Polizei das nicht, kann die Regierung zwar auch die Bundeswehr in Marsch setzen, bis die Gefahr gebannt ist, Bundestag oder Bundesrat können diesen Einsatz jedoch stoppen. Auch für den Verteidigungsfall haben die Sozialdemokraten der CDU eine Einrichtung abgerungen, die ein ungehindertes Schalten und Walten der Exekutive verhindert. Ein gemeinsamer Ausschuss aus Bundestags- und Bundesratsmitgliedern kann dann Entscheidungen fällen. Dass man weggegangen ist von der Vorstellung, die Regierung macht das dann alles und die Regierung hieße dann, der Bundeskanzler hat das dann in der Hand. Und so eine Art Notstandsparlament geschaffen hat. Das ist ja schon mal ein ganz großer Unterschied, weil da sind die unterschiedlichen politischen Kräfte ja irgendwie auch mit vertreten. Doch die Sozialdemokraten waren, was die Notstandsgesetze angeht, gespalten. Bis zum Schluss versuchten Parteigranden wie Willy Brandt, damals Vizekanzler und Außenminister, zweifelnde Genossen im Parlament auf die Seite zu ziehen. Ich bin davon überzeugt, dass jeder auch nur entfernt ausdenkbare Versuch zu einem Missbrauch der Notstandsgesetze auf unseren leidenschaftlichen Widerstand stoßen würde. Wer einmal mit dem Notstand spielen sollte, um die Freiheit einzuschränken, wird meine Freunde und mich auf den Barrikaden zur Verteidigung der Demokratie finden. Und dies ist ganz wörtlich gemeint. Schließlich stimmten 54 Abgeordnete der Großen Koalition, die meisten davon Sozialdemokraten, gegen die Notstandsgesetze. Anders als die Regierungspartei SPD lehnte die FDP die Grundgesetzänderung geschlossen ab. Der Gesetzesentwurf drohe die Grund- und Freiheitsrechte der Staatsbürger einzuschränken, warnte Erich Mende von der FDP. Wir haben uns auch befasst mit dem Gesetz zur Beschränkung des Briefgeheimnisses und des Fernmeldegeheimnisses. Hier werden wir unsere Bedenken zu diesem Gesetz zum Ausdruck bringen. Auch hier glauben wir, dass die Eingriffe in das Post- und Fernmeldegeheimnis über das unbedingt notwendige Maß hinausgehen. Doch die FDP konnte die Verabschiedung der Gesetze nicht verhindern. Briefe und Pakete abfangen und öffnen, die Telekommunikation überwachen, das dürfen seitdem im Krisenfall Verfassungsschutzbehörden, das Amt für Sicherheit der Bundeswehr sowie der Bundesnachrichtendienst. Die zeitweise Aufhebung des Post- und Fernmeldegeheimnisses unterliegt allein parlamentarischer Kontrolle. Um Kritiker der parlamentarischen wie außerparlamentarischen Opposition von so weitreichenden Grundrechtseingriffen zu besänftigen, baute die Große Koalition der 60er Jahre indes eine Art Schutzmechanismus ein. Das Widerstandsrecht. Da geht es darum, dass es ein Recht, also gegen jeden, der es unternimmt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland umzustürzen, gibt, verbirgt das Grundgesetz ein Recht auf Widerstand. Also sozusagen ist auch was ein ganz sonderbares Stück Verfassungsrecht ist. In dem Moment, wo das Grundgesetz umgeschmissen wird, gibt einem das Grundgesetz das Recht, dagegen Widerstand zu leisten, was irgendwie in sich ein bisschen widersprüchlich ist, weil wenn das Grundgesetz mal umgeschmissen ist, dann ist es halt umgeschmissen, dann braucht man auch kein Grundgesetz mehr, das einem irgendein Recht gibt. Sagt der Berliner Jurist Maximilian Steinbeiß, Mitverfasser des Buchs »Die Deutschen und das Grundgesetz« und Betreiber des Verfassungsblogs. Insgesamt bewertet Steinbeiß das Zustandekommen der Notstandsgesetze als durchaus positiv. Die Beratungen im Bundestag, die öffentlichen Debatten in Plänen und auf den Plätzen hätten gezeigt, hier agierte keineswegs mehr die befürchtete autoritäre Politik, abgehoben und ignorant gegenüber dem Willen des Volks, Nein, hier hatte, wenn auch nur für einen Moment in der Geschichte, die ganze Gesellschaft ihre Verfasstheit und Verfassung zu ihrem ureigenen Thema gemacht. Es ist auf jeden Fall so, dass in diesen Protesten gegen die geplante Notstandsverfassung sozusagen auch das gesamte Staats- und Autoritätsverständnis der bundesrepublikanischen Gesellschaft mit verhandelt wurde. Und da eigentlich sozusagen eine Gesellschaft, die in vielerlei Hinsicht noch sehr autoritär strukturiert war, sozusagen eigentlich zu ihren eigenen demokratischen, rechtsstaatlichen und freiheitlichen Werten gefunden hat. Der Historiker Peter Brandt, der seinerzeit auch gegen die Notstandsgesetze auf die Straße ging, wertet die Proteste mit Blick auf die demokratische Einhegung der ursprünglich autoritären Entwürfe heute als Erfolg. Man muss ja auch sagen, dass durch die Protestbewegung und in Kombination mit dem, was Teile der Sozialdemokratie dort mit eingebracht haben, diese ursprünglichen Entwürfe ja drastisch verändert worden sind. Also das, was nachher beschlossen worden ist, hatte nicht mehr sehr viel zu tun mit dem, was mal Anfang der 60er Jahre konzipiert war. Also man kann schon sagen, im Wesentlichen sind der Notstandsgesetzgebung die Giftzähne gezogen worden. Wir haben 384 gültige Ja-Stimmen. Damit ist dieses Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes in dritter Lesung angenommen. Als Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier am 30. Mai 1968 die Annahme der Notstandsgesetze durch den Bundestag bekannt gibt, gleicht Bonn einer Festung mit Bereitschaftspolizisten, die mit Absperrgittern und Wasserwerfern aufgezogen sind, um das Parlament vor Demonstranten zu schützen. Doch die erwarteten Proteste vor dem Bundestag bleiben aus. In anderen Unistädten kommt es allerdings zu Blockaden, Besetzungen und Demonstrationen. Aber schon im Sommer 1968 ebben die überwiegend studentisch geprägten Proteste gegen die Notstandsgesetze bereits wieder ab. Heute verbirgt sich das komplexe rechtliche Regelwerk, nahezu vergessen, in den Verästelungen des Grundgesetzes. Jedoch, selbst wenn die deutschen Notstandsgesetze bis heute nicht zur Anwendung gekommen sind, sie existieren. Sie hörten Die Notstandsgesetze, Demokratie im Ausnahmezustand von Lukas Grasberger. Es sprachen Beate Himmelstoß, Andreas Neumann und Carsten Fabian. Ton und Technik Roland Böhm, Regie Eva Demmelhuber. Redaktion Nicole Ruchlack. Eine Sendung von Radio Wissen.